Das Komitee zum Gedenken an großen Führergenossen Kim Jong-il wurde am 1. Dezember im Regionskomitee Amoa der KP der Russischen Föderation gebildet. Es beschloss, zum 5. Todestag von Kim Jong-il politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner Verdienste zu organisieren.